ARD. Ohne Vermögen, ohne Familienanhang, ohne Schulung und Wissen, ohne robuste Gesundheit bin ich ins Leben getreten. Mit nichts ausgerüstet als einem poetischen Talent und einer schlecht sitzenden Hose. Auf dem Knie immer Beutel. Und nun malen Sie sich aus, wie mir's dabei mit einer gewissen Naturnotwendigkeit ergangen sein muss. Ich könnte hinzusetzen, mit einer gewissen preußischen Notwendigkeit, die viel schlimmer ist als Naturnotwendigkeit. Herr Böwe, wie alt ist denn die Liebe zu Fontane? Wenn ich davon reden soll, wo sie denn eigentlich anfing. Also dann wäre es ganz konkret, ich habe mir das sogar hier mal aufgeschrieben, das kann man genau belegen. Dann ist das, also das kam ganz einfach so. Es gab natürlich auch gute Momente. Momente des Trostes, der Hoffnung und eines sich immer stärker regenden Selbstbewusstseins. Aber im Ganzen genommen darf ich sagen, dass ich nur Zurücksetzungen, Zweifeln, Achselzucken und Lächeln ausgesetzt gewesen bin. Immer, auch als ich schon etwas war, ja auf einem ganz bestimmten Gebiete der Ballade an der Tête marschierte, sah ich mich beargwohnt und andere oft wahre Jammerlappen bevorzugt. Dass ich das alles gleichgültig hingenommen hätte, kann ich nicht sagen. Nur der Irrtum ist das Leben. Der Schauspieler Kurt Böwe über den Dichter Theodor Fontane. Feature von Irene Knoll. Abgesehen davon, dass der Fontane in meiner Gegend, das heißt in der Prignitz, in der Ruppinia, geboren ist und ich auch aus der Prignitz komme, so wäre er eigentlich, so was diesen kleinen Landstrich, die Prignitz betrifft, ja ein Landsmann von mir. Das ist aber nun kein Grund, um ihn zu lieben. Denn er hat ja sowieso nur ein paar Jahre da gelebt und dann ist er mit seinem Vater und seiner Mutter nach Swinemünde aus gereist. Aber alles, was dir auf der Schule eingebrockt werden muss, dagegen wirst du dich irgendwo sträuben. Ich habe darunter gelitten. Aber andererseits darf ich doch auch wieder hinzusetzen, ich habe nicht sehr darunter gelitten. Und das hing und hängt damit zusammen, dass ich immer einen ganz ausgebildeten Sinn für Tatsächlichkeiten gehabt habe. Ich habe das Leben immer genommen, wie ich es fand, und mich ihm unterworfen. Das heißt, nach außen hin, in meinem Gemüte nicht. Also, wann komme ich an diesen Mann heran? Ich habe sehr frühzeitig, weil ich ein Büchersammler wurde, das hat mein sozialer Komplex zur Folge, weil zu Hause bei uns gab es keine Bücher und ich ging als Einziger nur noch zur Oberschule und später zur Universität und natürlich holte ich jetzt alles nach. Also kaufte ich Bücher. Sie wissen ja, die Bücher waren ja in sozialistischen Zeiten relativ billig. Und da kaufte ich dann mal die Bücher, darunter auch eine Ausgabe von Fontane. In einem blauen Leinenband, das sind sehr ansprechende Bände. Und die standen da schön und blau und angefasst habe ich sie eigentlich nicht. Weil ich hatte, weiß Gott, andere Dinge zu lesen in der Zeit, wo die Welt, wie wir ja beide wissen, im Umbruch war, als den Fontane zu lesen. Kurt Böwe war wissenschaftlicher Assistent an der Berliner Humboldt-Universität. in der er Germanistik und Theaterwissenschaften studierte. Er hatte einen geraden Weg genommen, von der Schule bis hin zur Universität. Die Eltern schickten ihn als einzigen von 6 Geschwistern auf die Oberschule nach Küritz. Fontanes Vater Louis-Henri war Apotheker und zog mit seiner Frau Emilie von Berlin nach Neuruppin, wo man vom gemeinschaftlichen Vermögen die Löwenapotheke erworben hatte. 3 Tage nach der Hochzeit kam das junge Paar in der Stadt an. Am 27. März 1819 waren meine Eltern in Ruppin eingetroffen. Am 30. Dezember selbigen Jahres wurde ich daselbst geboren. Es war für meine Mutter auf Leben und Sterben, weshalb sie, wenn man ihr vorwarf, sie bevorzuge mich, einfach antwortete, er ist mir auch am schwersten geworden. In dieser bevorzugten Stellung blieb ich lange, bis nach 18 Jahren ein Spätling, meine jüngste Schwester, geboren wurde, bei der ich Pate war und sie sogar über die Taufe hielt. Das war eine große Ehre für mich, ging aber mit meiner Dethronisierung durch eben diese Schwester Hand in Hand. Als jüngstes Kind rückte sie selbstverständlich sehr bald in die Lieblingsstellung ein. Kurt Böwe wurde in Rietz geboren, am 28. April 1929. Nicht gerade eine schöne Zeit. Weltwirtschaftskrise, aufkommender Faschismus. Und seine Schulen waren geprägt von verschiedenen politischen Systemen. Auch in der Oberschule, da musstest du nun auf Anraten des Lehrers, also Fontanes Effi Briest, lesen. Und die ganze Wahrheit ist natürlich, dass man in dem Alter, sonderlich in der Zeit, wo ich das getan habe, das war so in den End-49er Jahren, Sie wissen, wie die Welt da aussah, war natürlich das wohl nicht das Dringlichste, was man machen musste. Und das war auch ziemlich langweilig. Liebhaber, die haben also seine Wanderung durch die Mark Brandenburg gelesen, wegen historischem Interesse oder sentimentalen oder wie Reisebücher und so weiter. All das hat mich nicht interessiert, denn über meinen Flecken hinten hat er, Gottlob, nicht geschrieben. Das nehme ich mir auch nicht übel, denn da war nichts zu beschreiben. Denn ich komme aus der Westprignitz und da ist kein historischer Ort. Es gab nur ein paar raubgierige Rittergutsbesitzer. Die sind dann Gott sei Dank verschwunden nach 45, was ich sehr begrüßt habe. Theodor Fontanes Geburtsort ist zwar Ruppin, später Neuruppin genannt, doch der eigentliche Ort der Kindheit ist Swinemünde an der Ostsee. Die Familie zog dorthin, als der Junge 7 war und blieb 5 Jahre in der kleinen Stadt am Meer, die noch nicht einmal gepflasterte Straßen hatte. Fontanes spricht später von diesen Jahren als der glücklichsten Zeit seines Lebens. Es kam ganz darauf an, an welche Stelle der Stadt man sich stellte. Wählte man als Beobachtungsposten den Kirchenplatz, zu dessen einschließenden Häusern auch unsere Apotheke gehörte, so ließ sich, obschon hier die Hauptstraße vorüberführte, wenig Gutes sagen. Gab man aber die Innenstadt auf und begab sich an den Strom, wie die Swine regelmäßig genannt wurde, so verkehrte sich die bis dahin ungünstige Meinung in ihr Gegenteil. Hier am Strome nämlich lief auf fast eine Viertelmeile Wegs das Bollwerk hin, eine Uferstraße, wie sie nicht poetischer gedacht werden konnte. Der Seehandel bringt die Welt in den Ort. Am Fluss und am Meer riecht es nach Abenteuer. In dem Haus mit dem 5-bödigen Dachgeschoss, das Fontanes Vater erworben hat, geht der Ol Geißler um. Ein Spuk. Alles war angetan, der kleinen Seele Nahrung zu geben. Fontane verlässt Swinemünde zu Ostern 1832, um von nun an das Gymnasium in Neuruppin zu besuchen. Allerdings wechselt er schon nach 1,5 Jahren an eine Berliner Gewerbeschule über, wo er eine Apothekerlehre aufnimmt. In der ersten Zeit wohnt er bei seinem Onkel August, einem Halbbruder des Vaters, der das Leben zu genießen wusste. Nur woher das Geld kam, war nicht so wichtig. Ich war unter Verhältnissen großgezogen, in denen überhaupt nie etwas stimmte. Sonderbare Geschäftsführungen und dementsprechende Geldverhältnisse waren an der Tagesordnung. In der Stadt, in der ich meine Knabenjahre verbracht hatte, Swinemünde, trank man fleißig Rotwein und fiel aus einem Bankrott in den anderen. Und in unserem eigenen Hause, wiewohl uns Katastrophen erspart blieben, wurde die Sache gemütlich mitgemacht. Und mein Vater, um seinen eigenen Lieblingsausdruck zu gebrauchen, kam aus der Bredouille nicht heraus. Fontane kommt als Lehrling in die Berliner Rose-Apotheke. Er dichtet lieber, als sich mit dem Lehrbuch der Pharmazie zu befassen. Unternimmt auch erste Wanderungen in die Umgebung Berlins. Und doch bringt er es bis zum Examen. Das hat seinen Grund. Fontane verlobt sich mit Emmy Rouanet, die als Kind von einem Bekannten des Onkel August adoptiert worden war. Nun muss er sich eine Existenz aufbauen. Du hast Glück gehabt, sagte meine Mutter nach meiner Verlobung. Sie hat genau die Eigenschaften, die für dich passen. Mit diesen Worten hatte meine Mutter es wundervoll getroffen. Es kommt nicht darauf an, dass irgendetwas oder wohl gar alles auf einer Musterhöhe wandelt. Es kommt auf das Zueinanderpassen an. Und wenn man sich auf diesen Punkt hin nicht verrechnet, so wird man glücklich. Sie wird mich auch dazu fesseln wissen, wo mir größere Schönheit, umfassenderes Wissen und selbst tieferes Gefühl auf meinem Lebenswege begegnen sollten. Sie hat jenes unerklärbare Etwas, was allem einen Reiz verleiht. Die Schwächen selbst werden so zu Tugenden gestempelt. Unkenntnis gibt sich als herzgewinnende Natürlichkeit, launenhafte Wünsche und Einfälle kleiden sich in das Gewand des Eigentümlichen. 1849 erscheinen die ersten beiden Bücher, die Balladen Männer und Helden und der Romanzyklus von der schönen Rosamunde. 2 Jahre später werden seine Gedichte zum ersten Mal verlegt. Als er nun alt wurde, als er 70 wurde, da, und mit 75 kriegt er sogar preußischer Orden, was der da geschrieben hat an Missmut und an Widerwillen, der Mann durchschaute das doch sehr wohl. Und natürlich hatte der diese unerhörte Grandezza, der mit diesen Dingen umzugehen verstand. Der war ja ein ungemein Causeur, wie er sich selber nennt, also ein ganz witziger und charmanter Unterhalter und ein Taschenspieler und war schon ein hochinteressantes Medium, also wo, das spüre ich auch, dass der auch zwei verschiedene Augen hat. Und das ist ja auch ein Glücksumstand. Denn guck mal, ich kann ja reden davon, dass ich jetzt 65 bin. Und wenn er hier an einer Stelle, die ich gleich zitieren werde, die wieder auf diesen Punkt geht, dieses, wo die Katze doch wohl aus dem Sack lässt, was sein Inneres doch wohl betrifft. Denn inmitten aller Eitelkeiten, die man nicht los wird, kommt man doch schließlich dazu, sich als etwas sehr Zweifelhaftes anzusehen. Ein wunderbarer Satz. Zwar waren hunderte Briefe eingegangen zur Vollendung seines 75. Lebensjahres anno 1894. Das kulturelle Berlin wusste, was es seinem bedeutendsten Theater- und Literaturkritiker schuldig war. Zwar hatte die Universität dem Autor der Wanderungen für seine profunden historischen Kenntnisse und Forschungen den Ehrendoktor verliehen. Zwar hatte die Deutsche Rundschau im Oktober mit dem Vorabdruck von Effi Briest begonnen. Doch er zieht an diesem Tag eine eigene Bilanz. Ich dachte, von Eitelkeit eingesungen, du bist der Mann der Wanderung. Du bist der Mann der märkischen Geschichte, du bist der Mann der märkischen Gedichte, du bist der Mann des alten Fritzen und derer, die mit ihm bei Tafel sitzen, einige plaudernd, andere stumm, erst in Sanssouci, dann in Elysium. Du bist der Mann der Jago und Locho, der Steche und Bredo, der Quizzo und Rocho. Du kanntest keine größeren Meriten als die von Schwerin und vom alten Zieten. Du fandst in der Welt nichts so zu rühmen als Oppen und Gröben und Kracht und Thümen. An der Schlachten und meiner Begeisterung Spitze marschierten die Pfühls und Itzenplitze, marschierten aus Uckermark, Havelland, Barnim, die Ribbecks und Kattes, die Bülow und Arnim, marschierten die Treskos und Schliefen und Schlieben. Und über alle hab ich geschrieben. Aber die zum Jubeltag da kamen, das waren doch sehr, sehr andere Namen. Fontane selbst, der lange Zeit um den Adel geworben hatte, gesteht später, dass es eine unglückliche Liebe gewesen sei. Und der Bourgeoisie brachte er kaum Zuneigung entgegen. Auch wenn er ihre Tüchtigkeit anerkannte und sah, dass sie über die stärkere Lebenskraft verfügte. Als wahre Bundesgenossen erkannte er die junge fortschrittliche Intelligenz, zu der er unter anderem über seine Tochter Mete Zugang hatte, die in diesen Kreisen verkehrte. Sympathie empfand er auch für die jüdischen Intellektuellen. Die auf Berg und auf Heim sind gar nicht zu fassen. Sie stürmen ein in ganzen Massen. Meyers kommen in Bataillonen, auch Pollacks und die noch östlicher wohnen. Abraham, Isaac, Israel, alle Patriarchen sind zur Stelle. Stellen mich freundlich an die Spitze. Was sollen mir da noch die Itzenblitze? Jeden bin ich was gewesen. Alle haben sie mich gelesen. Alle kannten mich lange schon. Und das ist die Hauptsache. Kommen Sie, Kohn. Veröffentlicht wurde dieses Gedicht erst nach seinem Tode. Das Tiefste ist es, was je über Mensch und Menschendinge gesagt worden ist. Nach seiner Meinung ist dieser Satz: Nur der Irrtum ist das Leben und die Wahrheit ist der Tod. Diese Sentenz findet sich in einem Brief an Fontanes Tochter Martha, genannt Mete, freilich ohne Berufung auf die Quelle Schiller. Aber wie das Tiefste, so doch zugleich auch das Traurigste. Bewusst wird von Kaiser und König an bis zum Bettler hinunter gelogen. Vor allem eine beständige Gefühls- und Scheinheiligkeitskomödie aufgeführt. Was wir Glaube nennen, ist Lug und Trug. Oder Täuschung, oder Stupidität. Was wir Loyalität nennen, ist Vorteilsberechnung. Was wir Liebe nennen, ist alles Mögliche, nur meist nicht Liebe. Was wir Bekenntnis, Treue nennen, ist Rechthaberei. Dies ist sein Fleisch und Blut. Das bedeutet sein Fleisch und Blut. Auf diesen Unterschied hin wird verbrannt und geköpft, werden Hunderttausende in Schlachten hingeopfert und eigentlich eine Handvoll verrückt fanatischer Pfaffen ausgenommen, ist in jedem gleichgültig. Ich habe noch keinen kennengelernt, dem es nicht gleichgültig wäre. Alles Höchste und Heiligste kommt ja im Leben wirklich einmal vor. Oder richtiger, es gibt ernste, tiefe Überzeugungen, die darum noch lange nicht die Wahrheit zu sein brauchen, für die gelegentlich ein Einzelner ehrlich stirbt. Aber dieser Einzelne ist der Tropfen Urtinktur im Ozean. Der Ozean ist richtiges, indifferentes Wasser. Und die Menschheit ist noch lange nicht Wasser, sondern bloß Sumpf mit Infusorien in jedem Tropfen, vor denen man, wenn man sie sieht, ein Grauen und Schaudern empfindet. Der alte Wilhelm, als vor Jahr und Tag das Volksansammeln vor seinem Fenster Mode wurde, sagte: Dieselben Menschen, wenn ein politischer Umschlag eintritt, zerreißen mich. Nur zu wahr. Wir haben nur das bisschen Kunst und Wissenschaft, das uns in ehrlicher Arbeit über uns erhebt und haben als Bestes die Natur. Alles andere ist Mumpitz. Und je mehr Lärm und patriotischer Radau, desto mehr. Es hat alles gar keinen Wert. Aber man muss es gehen lassen und auch schließlich noch so tun, als freue man sich darüber. Denn, um es zu wiederholen, das andere ist bloß langweiliger, aber nicht besser. Wir stecken schlimm drin, das heißt, Mensch zu sein. Böwe, seit 1973 am Deutschen Theater in Berlin, wurde gerade zu seinem 65. Geburtstag häufig interviewt. Und beständig kam auch die Frage nach den Irrtümern und nach den Umbrüchen. Wenn 3.500 Jahre nichts geändert haben, wo soll da die Änderung herkommen? Ich glaube, das ist so von Anfang an entschieden. Das Glücks- und Leidensmaß bleibt dasselbe. Das Sündenmaß zu verkleinern bleibt auch dasselbe. Nichts hilft. Und dieses auszulassen als sein Lebensgefühl, das eigentlich ganz und klar das unsrige ist. Weil er sagt, ja, was ist es denn? Gibt es eine Möglichkeit zu verändern? Ich sage, nein. Das bleibt, wie sagt am Ende Bloch, die Utopie mit Trauerflor. Weil in Böwe ja auch eigentlich dieses innere Streben nach Harmonie ist. Das sagt Kinder, könnte man nicht eine sozial bessere Welt haben? Könnte der Mensch mit dem Menschen nicht freundlich umgehen? Dies alles lebt, wir werden es von ihm hören, ja auch in ihm. Der Mensch ist eine Bestie und seiner Niedertracht muss mit Mitteln aus demselben Arsenal begegnet werden. Vielleicht, ich sage vielleicht, denn sicher bin ich der Sache auch nicht, vielleicht, dass mit lauterster, reinster Liebe der Teufel zu bezwingen wäre. Aber diese lauterste, reinste Liebe gibt es nicht. Es liegt in der Natur des Menschen, dass sich diese lauterste und reinste beständig verzerrt. Die Geschichte weist viele Epochen auf, wo man Gott, Gerechtigkeit und Liebe, besonders den Gott der Liebe, ganz ernsthaft hat durchsetzen wollen. Die Jeremiasse haben die Fahne hochzuhalten, aber die Alltagsarbeit haben die Bismarcke zu tun, kluge Leute, die vor nichts erschrecken. Wer dient, muss gehorchen und schweigen können. Das ist nicht bloß militärisch, das ist überhaupt gültig in der ganzen Welt. Als ich noch auf der Kreuzzeitung war, sah ich dem seligen Beutner an, dass ihm Widerspruch verhasst war. Von dem Augenblick an widersprach ich nicht mehr. Es ist mir auch nicht sauer geworden. Also gehorchen und schweigen. Aber ich brauche dir wohl nicht erst zu sagen, dass dies nichts zu schaffen hat mit timider, sklavisch unwürdiger Unterordnung. In entscheidenden Momenten, wo das Beste, was man hat, auf dem Spiele steht, muss man sprechen. Ordentlich, fest, bestimmt, mutig. Aber die Lebenskunst besteht darin, sein Pulver nicht unnütz und nicht in jedem Augenblick zu verschießen. Aus einem Brief vom 4. August 1888. Mein Metier besteht darin, bis in alle Ewigkeit hinein märkische Wanderungen zu schreiben. Alles andere wird nur gnädig mit in den Kauf genommen. Heute nun entdecken viele Deutschtouristen mit Fontanes Beschreibungen und Geschichten im Gepäck die Brandenburger Landschaft. Denn manche der historischen Schlösser, Kirchen und Friedhöfe, aus denen die alte preußische Zeit herüberweht, sind noch vorhanden. Auch die prächtigen Alleen gibt es noch und die stillen Seen, deren größter der Stechlin ist. Angeregt wurde Fontane zu seinem Vorhaben schon während der Englandaufenthalte in den 40er und 50er Jahren. Sie schärften seinen Sinn für die Welt und lenkten seinen Blick zugleich auf die Mark. 1859 ist Fontane das erste Mal ins Märkische gewandert. 2 Jahre später erschien das Buch der Wanderungen durch die Mark Brandenburg, die Grafschaft Ruppin. Am Beginn seines Werkes, als er gerade von den Recherchen aus Gusow und Friedersdorf zurückgekehrt war, hatte er an seine Mutter geschrieben: Es verlohnt sich doch eigentlich nur noch, von Familie zu sein. 10 Generationen von 500 Schulzes und Lehmanns sind noch lange nicht so interessant wie 3 Generationen eines einzigen Marwitz-Zweiges. Wer den Adel abschaffen wollte, schaffte den letzten Rest von Poesie aus der Welt. Das letzte Buch der Wanderungen erschien 20 Jahre später. Da war die poetische Sicht auf die märkischen Junker bereits von politischer Erfahrung beeinflusst. Er fand die Kerle unausstehlich und reizend zugleich und sah sich zu einem vertrackten Mittelkurs zwischen Freisinnigkeit und Verbindlichkeit, zwischen Anerkennung des Persönlichen und Gesellschaftlichen und Anzweiflung des politischen Menschen in unserem Landadel gezwungen. Ich hatte einfach vor, ohne jegliche Prätension von Forschung, Gelehrsamkeit, historischem Apparat etc., meinen Landsleuten zu zeigen, dass es in ihrer nächsten Nähe auch nicht übel sei und dass es in Mark Brandenburg auch historische Städte, alte Schlösser, schöne Seen, landschaftliche Eigentümlichkeiten und Schritt für Schritt tüchtige Kerle gäbe. Für seine Wanderungen hatte Fontane im Ort Triplatz in der Grafschaft Ruppin auch die abenteuerliche Familiengeschichte derer von Rohr erkundet. Später lernte er dann auch die Stiftsdame Mathilde von Rohr kennen, der wohl letzten ihres Adelsgeschlechtes. Mit ihr verband ihn bald ein vertraut-freundschaftliches Verhältnis. Ihr schrieb er 1876 jenen Brief, den Kurt Böwe zitiert. Also ohne, dass man unartig oder beleidigend gegen mich gewesen wäre, sagt er 76, hat man mich doch nie wie einen etablierten deutschen Schriftsteller, sondern immer wie einen matten Pilger behandelt, der froh sein könne, schließlich untergekrochen zu sein. Das Frühlingslied von Uhland oder eine Strophe von Paul Gerhardt ist mehr wert als 3000 Ministerialreskripte. Nur die ungeheure Eitelkeit der Menschen, der kindische Hang nach Glanz und falscher Ehre, das brennende Verlangen, den alten Wrangel einladen zu dürfen oder eine Frau zu haben, die Brüsseler Spitzen an der Nachtjacke trägt. Nur die ganze Summe dieser Miserabilitäten verschließt die modernen Herzen gegen die einfachsten Wahrheiten und macht sie gleichgültig gegen das, was allein ein echtes Glück verleiht. Frieden und Freiheit, je älter ich werde, je mehr empfinde ich den Wert dieser beiden. Eigentlich ist es sein Glücksjahr. Fontane hat sich endgültig entschlossen, als freier Schriftsteller zu leben. 22 Schaffensjahre liegen noch vor ihm. Am 6. März 1876 hatte Fontane auf Drängen seiner Frau die Stelle eines ersten Sekretärs der Königlichen Akademie der Künste angenommen. Wie sich meine Frau einen Beamten denkt. Erstens, ein Beamter lebt lange. Zweitens, solange er lebt, hat er ein auskömmliches Gehalt. Drittens, ist er krank, so wird er vertreten. Je öfters, desto besser. Viertens, Badereisen sind garantiert. Fünftens, der Dispositionsfonds ist unerschöpflich und wird nur von der unergründlichen Güte seines Verwalters übertroffen. Sechstens, Arbeit Chimäre. Siebtens, Dienststunden werden gehalten oder nicht gehalten. Werden sie gehalten, so wechselt die Lektüre der Nationalzeitung mit der der Vossischen. Achtens, Fehler sind gleichgültig, solange nur nach außen hin die eigene und des Standes Unfehlbarkeit gewahrt bleiben. Neuntens, zum Ordensfest und zu Königs Geburtstag muss der Beamte gesund sein. Weiße Binde. Zehntens, erfüllt er dies, so verdoppelt der König die Witwenpension aus dem Schatullenfonds. Für die Töchter Erziehungsgelder, für die Söhne 3 Kadettenstellen frei. Schon Ende Mai desselben Jahres reichte Fontane seine Entlassung ein, die ihm der Kaiser dann Mitte Juli bewilligte. Dieser Schritt führte zu heftigen familiären Auseinandersetzungen. Aus einem Brief an Mathilde von Rohr vom 17. Juni des Jahres. Alle Welt verurteilt mich, hält mich für kindisch, verdreht, hochfahrend. Ich muss es mir gefallen lassen. Das Sprechen darüber habe ich aufgegeben. Es führt doch zu nichts. Ich muss durch Taten beweisen, dass ich nicht leichtsinnig gehandelt habe. Ob mir dies gelingen wird, muss abgewartet werden. Ich bin jetzt 3,5 Monate im Dienst. In dieser ganzen Zeit habe ich auch nicht eine Freude erlebt, nicht einen angenehmen Eindruck empfangen. Die Stelle ist mir nach der persönlichen wie nach der sachlichen Seite hin gleich zuwider. Alles verdrießt mich, alles verdummt mich, alles ekelt mich an. Ich fühle deutlich, dass ich immer unglücklich sein, dass ich gemütskrank, schwermütig werden würde. Ich habe furchtbare Zeiten durchgemacht, namentlich in meinem Hause. Meine Frau ist tief unglücklich. Was geschehen sollte, musste rasch geschehen. Noch habe ich vielleicht die Kraft und Elastizität, die Dinge wieder in so guten Gang zu bringen, wie sie bis zu dem Tage waren, wo mir diese unglückselige Stelle angeboten wurde. Die Glücksarten der Menschen sind eben verschieden. Den einen sind Uhl, ist den anderen sind Nachtigall. Mir ist die Freiheit Nachtigall, den anderen Leuten das Gehalt. Fontane hatte immer mal wieder in ministeriellen Ämtern gedient, hatte Tätigkeiten verrichtet, für die er weder nach seinem Naturell noch nach seinen Interessen geeignet war. Er verdingte sich bei der Macht, um die wachsende Familie zu ernähren, obwohl er 1848 in Berlin die Märzrevolution miterlebt hatte und mit dem Gewehr an Barrikaden stand. Mit Berichten über die revolutionären Ereignisse für die Berliner Zeitungshalle engagierte er sich für demokratische Rechte in einem deutschen Nationalstaat. 1849 hatte er mit Kommentaren zu den Vormachtzielen preußischer Politik für die Dresdner Zeitung seine journalistische Karriere begonnen. Noch im August 1851, als der erste Sohn geboren wurde, ist er fest entschlossen, sich nicht zu verkaufen und sich weder durch Not noch durch Tränen davon abbringen zu lassen. Im Oktober schreibt er dem Freund Lepel: Ich habe mich heute der Reaktion für monatlich 30 Silberlinge verkauft. Man kann nun mal als anständiger Mensch nicht durchkommen. Ich debütiere zu Ehren Manteuffels Inhalt: Der Ministerpräsident zertritt den Drachen der Revolution. Ich kann dir aufs Wort versichern, dass ich dieser 30 Reichstaler nicht froh werde und ein Gefühl im Leibe habe, als hätte ich gestohlen. Meine Handelsware entspricht zwar den Diebstählen aus Not, es ist das Sechserbrot, das der Hungrige aus dem Scharren nimmt, aber es ist immer gestohlen. Wie ich's drehen und deuteln mag, es ist und bleibt Lüge, Verrat, Gemeinheit. Fontane hat dann zum Beispiel auch versucht, sich das Amt für preußische Pressangelegenheiten, nichts anderes als eine Zensur- und Propagandabehörde, zunutze zu machen, um Preußen den Rücken zu kehren. So kamen mehrjährige Englandaufenthalte zustande, die er im Auftrag des Amtes angetreten hatte. Am 1. Juni 1860 nimmt er eine Stelle bei der junkerlichen Kreuzzeitung an, für die er schon in London geschrieben hatte. Für sie berichtet er nun, unter Gefährdung seines Lebens, von den Kriegsschauplätzen der 60er Jahre, wie etwa aus Dänemark oder Schleswig-Holstein. Die Adressaten haben es ihm nicht gedankt. Der Ton des Schreibers klang ihnen nicht patriotisch genug. 1870 im April kündigt er und geht im Juni mit der Vossischen, der Zeitung der Großbourgeoisie, einen Vertrag ein, als Theaterkritiker für das Königliche Schauspielhaus am Berliner Gendarmenmarkt. Zu allen Premieren war für ihn der Eckplatz Nummer 23 reserviert. Für die Vossin hatte er in 20 Jahren 650 Theaterkritiken geschrieben. Sie sind, wie könnte es anders sein, auch Zeitkritik. Er war bald einer der bedeutendsten Feuilletonschreiber Deutschlands. Noch bevor er den Kritikerplatz endgültig verließ, hatte er sich für den 27-jährigen Gerhard Hauptmann verwendet. Dessen Stück Vor Sonnenaufgang war von Otto Brahm im Oktober 1889 in der Freien Bühne herausgebracht worden. Die allgemeine hauptstädtische Kritik ließ Stück und Autor durchfallen. Hauptmann hat ein sehr großes, ein seltenes Talent. Vor allem aber, und das muss ich immer wieder betonen, und ich darf es betonen, weil ich von den Dingen, die hier in Frage kommen, wirklich mehr verstehe als die anderen. Vor allem spricht sich in seinem Stück ein stupendes Maß von Kunst aus, von Urteil und Einsicht in alles, was zur Technik und zum Aufbau eines Dramas gehört. Möglich, dass er die blinde Henne war, die das Korn zufällig fand. Möglich, aber nicht wahrscheinlich. Doch zurück zum Entscheidungsjahr 1876, in dem er sich frei macht von allen Verpflichtungen. Er kündigte bei der Vossischen und hat nur noch gelegentlich für sie gearbeitet, frei auch von allen Rücksichten gegenüber der Familie und nur noch frei ist, allein für das Schreiben. Und seine Frau, die nach einer Nervenkrise bei einer Freundin in Schlesien Erholung sucht, lässt er wissen: Eine Fülle neuer Arbeiten ist angefangen und mir ist nicht so zumut, als würde ich mit Nächsten in den Skat gelegt werden. Im Gegenteil, die Unsicherheit bleibt. Es wäre lächerlich, sie fortdemonstrieren zu wollen, aber sie erschreckt mich nicht. Unsicher oder nicht, der Satz bleibt schließlich bestehen, dass ein Mann von Talent und Wissen, der fleißig ist und zu schreiben versteht, imstande ist, sein täglich Brot zu verdienen. Hat er es mal knapper, nun, so muss es knapper gehen. Aber immer werden auch wieder hellere Tage kommen, die für Ausgleich sorgen. Die einzige Gefahr liegt bei dir. Nimm mir die Stimmung und ich bin verloren. Ich beschwöre dich, dass du dessen eingedenk bist und dass deine tust, mich schwimmfähig zu erhalten. Es ist immer dasselbe Lied. Wer durchaus Schriftsteller werden muss, der wird es. Er wird schließlich in dem Gefühl, an der ihm einzig passenden Stelle zu stehen, auch seinen Trost, ja, vielleicht sein Glück finden. Aber wer nicht ganz dafür geboren ist, der bleibe davon. Weißt du, wie sehr das auch für meinen Job ist? Er wird nun rastlos sein Werk schaffen. Vor dem Sturm, der letzte Wanderungenband, Irrungen und Wirrungen, Quitt, Unwiederbringlich, Frau Jenny Treibel, Meine Kinderjahre, der erste wirkliche Erfolg als Erzähler, Effi Briest, Die Poggenpools, Von 20 bis 30, Der Stechlin. Dazu die erste Gesamtausgabe des erzählerischen Werkes in 12 Bänden. Und Emmy, die es ihrem Mann oft nicht leicht machte und die zeitlebens seine schriftstellerische Arbeit skeptisch betrachtete, wurde schließlich seine engste Mitarbeiterin. Sie hat den größten Teil seiner Werke, es waren an die 40 Bände, abgeschrieben. Theodor Fontane bekannte im Alter, wie sehr er Emmy brauchte, denn er war nervös, reizbar und sensibel und zudem auch anfällig für Depressionen. Es ist ein etwas im Menschen, was ihn den Herbst und das fallende Laub mehr lieben lässt als den Frühling und seine Blütenpracht, was ihn hinauszwingt aus dem Geräusch der Städte in die Stille der Friedhöfe und unter Efeu und Trümmerwerk ihn weniger durchschauert als angesichts aller Herrlichkeit der Welt. Kurt Boewe hat, als er Anfang 30 war, beruflich einen neuen Weg eingeschlagen. Er ließ seine Doktorarbeit liegen, die bereits bis zur Seite 150 gediehen war und gerade von der Neuberin handelte. Und er tauschte die damals gesicherte wissenschaftliche Laufbahn ein gegen das Wagnis Bühne. Ich suchte den, der mit seiner Welt, und das war ja schnell ersichtlich, in der er lebt als alter Mann, sehr im Widerspruch steht. Diesen, seinen Widerspruch zu den Preußen. Und hier finde ich einen Text, und den können wir zugrunde legen, wo er 1888 sagt: Der preußische Staat kann keinen größeren Bewunderer haben als mich. In Klammern, dass er mir sympathisch wäre, kann ich nicht sagen. Klammer zu. Aber mitunter kriegt diese Bewunderung doch einen Knacks. So erscheint mir dies ganze Staatswesen grotesk, karikiert und, was das Schlimmste ist, nicht einmal ehrlich. Das ist natürlich eine Voraussetzung, eine Sicht auf seine Verhältnisse, die viel mit meiner Sicht auf meine Verhältnisse zu tun hatten. Und auf diesen Punkt hin durchforschte ich nun seine Altersbriefe. Und sie werden nun immer wieder dieses Problem finden. Ein Mann ewig noch auf der Suche nach seiner eigenen Meinung zur Welt. Ich bin nun mal für Frieden und Kompromisse. Wer diese Kunst des Kompromisses nicht kennt, vielleicht nicht kennen will, solch Orlando Furioso und Charakter Fatzke kann sich begraben lassen. Ich habe noch nicht gesehen, dass ein Dollbregen oder auch nur Prinzipienreiter heil durchs Leben gekommen ist. Man hüte sich vor Gefühlssezierungen anderer, vor dem ewigen Suchen nach dem eigentlichen Motiv, vor Betrachtung alles Irdischen im reinen Licht. Siehe Marxismus. Erstlich kriegt man es doch nicht raus. Hinter dem Letzten liegt wieder noch ein Allerletztes. Aber wenn man es nun auch herausgekriegt hätte, was hat man denn davon? Entweder Überheblichkeit, weil man die Untersuchung am eigenen Ich vorbeigehen lässt, oder Deprimiertheit und Katzenjammer, wenn man dahinter kommt. Ja, so bist du denn auch. Ohne ein gewisses Quantum vom Mumpitz geht's nicht. Das ist mein Lieblingssatz. So. Und so hat der auch immer die Welt beurteilt. Nie, als würde er der Rechthaber sein. Fontane war ein Mann, dem eigentlich diese rigorosen Urteile völlig fremd waren. Mit misstrauischer Aufmerksamkeit verfolgt er Bismarcks Politik seit das Sozialistengesetz am 21. Oktober 1878 in Kraft trat. 3 Jahre später stellt er fest, gegen Bismarck braut sich allmählich im Volk ein Wetter zusammen. Er täuscht sich über den Grad seiner Popularität. 1893, als sich die Hohenzollern von ihrem starken Kanzler bereits distanziert hatten, nennt ihn Fontane die denkbar interessanteste Figur. Ich kenne keine interessantere. Aber dieser beständige Hang, die Menschen zu betrügen, ist mir eigentlich widerwärtig. Und an anderer Stelle? Es ist ein Glück, dass wir ihn los sind. Fontanes Interesse an Bismarck, der aus dem kleinen Landadel kam und dem er später sogar ein kleines Gedicht widmete, blieb auch nach dessen Zeit als Staatsmann bestehen. Am 1. April 1895, dem 80. Geburtstag des ehemaligen Reichskanzlers, offiziell der Bismarck-Tag, schreibt er an seine Tochter Mete: Diese Mischung von Übermensch und Schlauberger, von Staatengründer und Pferdestallsteuerverweigerer, von Heros und Heulhuber, der nie ein Wässerchen getrübt hat, erfüllt mich mit gemischten Gefühlen und lässt eine reine, helle Bewunderung nicht aufkommen. Etwas fehlt ihm. Und gerade das, was recht eigentlich die Größe leiht. Jude Neumann uns gegenüber hat auch nicht geflaggt. Und Arm in Arm mit Neumann fordere ich mein Jahrhundert in die Schranken. Es gibt einen seiner frühen Romane, der heißt L'Adultera, 1882, oder Melanie van der Straaten. Diesen Roman haben wir verfilmt, also 1982, kann sein. Und den hat Thomas Langhoff gemacht. Und da spielte ich sozusagen also den Mann, der dann verlassen wird und so weiter. Und natürlich auch dieser Mann, den ich da spiele, Melanie van der Straaten, diesen merkwürdigen, zerrissenen Mann, der gar nicht weiß, warum, wie es so oft ist, sie ihn verlässt, der eigentlich auch ein gutherziger Bursche ist, bloß und irgendwelche Fehler macht, auf die er nie kommt. Also fast eine tragikomische Figur auch. Der Mann, der viel mehr also in der Optik hängen bleibt, als das Mädel, das ihn verlässt. Also so differenziert schreibt er. Das heißt, wie er durch diese Dialoge also seine Figuren beschreibt, ist gleichsam Material für Schauspieler. Aber wenn Sie fragen, So kann ich sagen, ja, natürlich, dieser Fontane. Guck mal, wie oft ist Effi Briest verfilmt worden. Mhm. Bis hin zu Fassbinder und so, ja. Also, weil diese Figuren übergreifend sind, ja. Weil sie zugleich, na, sagen wir mal, das Wort Menschenschicksale sind. Und die, guck mal, Effi Briest, wenn du den heute liest, das wird ja immer moderner. Aber dieses Schicksal, was er da ja aufgelesen hat, das ist ja tatsächlich passiert. Und wie er das also für sich in seinem Geist, in seinem Gefühl wiedererzählt, umfasst natürlich eine ganz andere, nämlich eine künstlerische Wahrheit, die jahrhundertübergreifend ist. Und ich sehe und höre, dass in der Zeit einer solchen Zerrissenheit, in der wir leben, plötzlich dieser alte Fontane wieder gelesen wird. Effi Briest ist wohl das Buch, das von der Mit- wie von der Nachwelt am meisten bevorzugt wurde. Emma Lessing, die Frau des Eigentümers der Vossischen Zeitung, hatte ihm vom Schicksal dieser Frau erzählt. Vorbild für die Figur war Elisabeth von Ardenne, geborene Freiin von Plotho, die Tochter eines Gutsbesitzers aus dem Magdeburgischen. Nach der Katastrophe ihrer Ehe wurde sie Pflegerin in einer großen Heilanstalt und lebte schließlich bis zu ihrem Tode im Jahre 1952 in bescheidenen Verhältnissen und sehr zurückgezogen in Lindau am Bodensee. Sie wurde 99 Jahre alt. Die ganze Geschichte ist eine Ehebruchsgeschichte wie 100 andere mehr und hätte, als mir Frau L. davon erzählte, weiter keinen großen Eindruck auf mich gemacht, wenn nicht die Szene bzw. die Worte »Effi, komm« darin vorgekommen wären. Das Auftauchen der Mädchen an den mit Wein überwachsenen Fenstern, die Rotköpfe, der Zuruf und dann das Niederducken und Verschwinden machten solchen Eindruck auf mich, dass aus dieser Szene die ganze lange Geschichte entstanden ist. Schauplatz von Effis neuem Leben ist eine kleine Stadt am Meer. Fontane hat seine Erinnerungen an Swinemünde aufgerufen, bis hin zu den Spukgeschichten. Aber natürlich hat er damit gespielt. Das ist eine wunderbare literarische Technik, also solche Figuren, solche merkwürdigen Dinge zur Begleitung also des Innenlebens dieser Leute darzubieten. Das ist schon wahr. Aber ich glaube, eine andere Funktion wird es nicht haben, dass es ihn durchfurcht hat. Da bin ich sicher, das ist bestimmt nicht. Offensichtlich hat aber gerade dieser mystische Aspekt der Geschichte weder bei Lesern noch bei der Kritik Aufmerksamkeit gefunden. Der Dichter ist erstaunt und schreibt im Brief an den Schweizer Feuilletonisten und Redakteur Josef Wiedmann: Sie sind der Erste, der auf das Spukhaus und den Chinesen hinweist. Ich begreife nicht, wie man daran vorbeisehen kann, denn erstlich ist dieser Spuk, so bilde ich mir wenigstens ein, an und für sich interessant. Und zweitens, wie Sie hervorgehoben haben, steht die Sache nicht zum Spaß da, sondern ist ein Drehpunkt für die ganze Geschichte. Zwischen flachen, nur an einer einzigen Stelle steil und kaiartig ansteigenden Ufern liegt er da, rundum von alten Buchen eingefasst, deren Zweige, von ihrer eigenen Schwere nach unten gezogen, den See mit ihrer Spitze berühren. Hier und da wächst ein weniges von Schilf und Binsen auf, aber kein Kahn zieht seine Furchen, kein Vogel singt, und nur selten, dass ein Habicht drüber fliegt und seinen Schatten auf die Spiegelfläche wirft. Alles ist still. In einem Waldwinkel der Grafschaft Ruppin liegt ein See. Der Stechlin, dieser See, klein und unbedeutend, hat die Besonderheit, mit der zweiten Welt draußen in einer halb rätselhaften Verbindung zu stehen. Und wenn in der Welt draußen was los ist, wenn auf Island oder auf Java ein Berg Feuer speit und die Erde bebt, so macht der Stechlin, klein und unbedeutend wie er ist, die große Weltbewegung mit und sprudelt und wirft Strahlen und bildet Trichter. In der Grafschaft Ruppin verbrachte er seine ersten Lebensjahre. Er kennt also die Landschaft, die Seenkette und weiß, was die Menschen über den Stechlin sprechen. Und erweitert das Bild vom bloßen Naturereignis zu einem Gleichnis der Welt und Zeitenwende. Dieser letzte Roman wurde zu seinem Vermächtnis. Er hat ihn im Wettlauf mit dem eigenen Tod geschrieben. Beim Eintritt ins neue Jahr war mir noch ganz leidlich. Aber es dauerte nicht lange. Husten, Asthma und, was das Schlimmste war, eine totale Nervenpleite stellten sich ein. Das ging so durch 2 Monate. Ein Glück, dass die gesamte Stechlin-Korrektur bereits hinter mir lag. Theodor Fontane ist 78 Jahre alt. Ich respektiere das Gegebene. Daneben aber freilich auch das Werdende. Denn eben dies Werdende wird über kurz oder lang abermals ein Gegebenes sein. Alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben. Aber für das Neue sollen wir recht eigentlich leben. Und vor allem sollen wir, wie der Stechlin uns lehrt, den großen Zusammenhang der Dinge nie vergessen. Sich abschließen heißt sich einmauern, und sich einmauern ist tot. Es kommt darauf an, dass wir gerade das beständig gegenwärtig haben. Das goldene Kalb anbeten war nicht seine Sache. Daher kam es auch, dass er vor dem, was das Leben so vieler anderer verdirbt und unglücklich macht, bewahrt blieb vor Neid und bösem Leumund. Er hatte die Liebe. Nichts Menschliches war ihm fremd, weil er sich selbst als Mensch empfand und sich eigener menschlicher Schwäche jederzeit bewusst war. Er war das Beste, was wir sein können, ein Mann und ein Kind. Theodor Fontane erliegt am 20. September 1898 einem Herzschlag. In seiner Berliner Wohnung, in der er seit einem Vierteljahrhundert gelebt hat. Im Haus Potsdamer Straße 134c, abends gegen 9 Uhr. Von der Familie ist nur seine Tochter Mete anwesend. Seine Frau Emilie weilt bei einer alten Freundin. Der Stechlin erscheint im Spätherbst, schon mit der Jahreszahl 1899, im Verlag seines Sohnes Friedrich. Nur der Irrtum ist das Leben. Der Schauspieler Kurt Böwe über den Dichter Theodor Fontane. Feature von Irene Knoll. Die Sprecher waren Katja Teichmann und Christian Brückner. Schnitt Wenke Decker. Ton Gertraude Pasche. Regieassistenz Alexander Tschiedrich. Regie Gerda Tschiedrich. Redaktion Dieter Joost. Produktion Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg 1994.